Ein Schnurrbart erobert die Welt. Von Sarah Michaela Orlowski. Es ist ein unglaublich heißer Tag im Mai. Das Freibad hat schon offen. Gerade in diesem Moment springt der lange Lorenz vom 3-Meter-Turm. Zita mit den beiden Zöpfen sitzt auf ihrer Luftmatratze und paddelt im großen Becken herum. Sie schwitzt wie blöd, obwohl sie bis zum Bauch im Wasser ist. So heiß ist es. Fast alle Kinder aus der 1B sind im Freibad. Nur einer fehlt. Jonathan. Jonathan schwimmt gerne und er wäre auch bestimmt gerne vom Turm gesprungen. Nur heute geht das nicht. Hast du schon gehört, sagt Zita zum langen Lorenz, der sich auf ihrer Luftmatratze ausruht. Die Oma vom Jojo ist gestorben. Und damit meint sie Jonathan. Niemand sagt Jonathan zu Jonathan. Alle nennen ihn Jojo, mit Betonung vorne. Manche Leute kapieren das nicht. Die haben zu viel Englisch im Kopf. Sie sagen Jojo. Das kann Jojo nicht ausstehen. Jojo heißen nur Zirkusaffen. Am schlimmsten war das aber mit Friedas Mama. Bei Friedas Geburtstagsfeier hatten alle Kinder Namensschilder. Friedas Mama hat Jojos Schild gelesen und gelacht. Herrlich, du heißt Jojo. Als Kind hatte ich ein Jojo. Jojo hat absolut nichts gegen Friedas Mama. Er hat auch nichts gegen Jojos. Er will nur nicht so heißen. Man sagt Jojo, hat Jojo gesagt. Mein Name geht gleich volle Tube los, ohne Anlauf. Friedas Mama hat genickt, als hätte sie verstanden. Und im nächsten Moment hat sie gefragt, magst du noch Kuchen, Jojo? Friedas Mama hat alles gut gemacht beim Geburtstag. Der Kuchen war gut, die Spiele waren lustig. Friedas Mama ist bestimmt nicht dumm. Nur das mit Jojos Namen, das kapiert sie einfach nicht. Opa versteht am besten, wie wichtig das mit dem Namen ist. Er selbst heißt Heribert mit I. Wenn die Leute Herbert sagen, ohne I, dann muss er sich furchtbar aufregen. Sonst regt sich Opa nie auf, dazu hat er keine Zeit. Den ganzen Tag ist Opa beschäftigt mit lauter wunderbaren Dingen. Opa hat sich selbst einen Hut gefilzt. Er schnitzt Krippenfiguren und Holzdinosaurier. Opa sammelt trockene Zweige im Wald. Dann macht er Feuer und grillt Würstchen. Mindestens einmal pro Woche, auch im Winter, da erst recht. Zuerst spießt Opa die Würstchen auf lange, spitze Holzstöcke. Dann schneidet er sie ein, kreuz und quer, wie das Muster auf einem Schildkrötenpanzer. Wenn die Würstchen dann über dem Feuer brutzeln, springen sie auf. Am Ende sehen sie aus wie kleine Krokodile. All das macht Opa, ohne ein Wort zu sagen. Opa ist ein Macher. Kein Redner. Jojo wäre auch gerne ein Macher. Ihm kommen nur immer so viele Wörter dazwischen. Er muss erzählen, was in der Schule los war. Dass er ein Eichhörnchen gesehen hat und wie das Eichhörnchen geschimpft hat mit ihm. Vielleicht wollte es ihn verjagen, weil es Junge versteckt hat, die es beschützen muss. Am liebsten hat Jojo so etwas mit Oma besprochen. Sie hatte die Idee, dass Jojo sich im Wald versteckt, mucksmäuschenstill. Und das Eichhörnchen beobachtet. Da hat er dann das Nest gesehen, den Kobel. Zwei kleine Eichhörnchen sind dort herumgeturnt. Die waren so unglaublich niedlich. Vor Aufregung hat Jojo dann gleich 4 Würstchen schnabuliert. Oma hat Opas Grillwürstchen geliebt und seine geschnitzten Figuren. Vor allem die kleinen Schäfchen. Opa hat Oma geliebt. Er musste weinen, als Oma krank wurde. Das hat Jojo durchs Küchenfenster gesehen. Oma war sehr krank. Am Ende konnte sie nicht mehr sprechen. Das war nicht so schlimm. Für die Liebe braucht man keine Worte, nur viel Herz. Aber dass sie gestorben ist, das war sehr schlimm. Manche Dinge haben sich nicht geändert. Wenn Jojo von der Schule nach Hause kommt, geht er zu Opa in die Wohnung, wie immer. Sie wärmen sich Suppe auf, essen Butterbrote und Jojo macht seine Hausaufgaben, auch wie immer. Trotzdem ist jetzt alles anders. Oma fehlt. Sie fehlt ihnen allen. Papa hat niemanden mehr, der ihm die Haare schneidet. Mama hat niemanden mehr, der ihr die Blumen gießt. Jojos Schwester Lotte hat niemanden mehr, der heimlich strickt und häkelt und stickt, was sie in Handarbeiten als Hausaufgabe aufhat. Jojo hat niemanden mehr, mit dem er gleich nach der Schule seinen Tag besprechen kann. Aber am schlimmsten ist es für Opa. Opa hat sie alle gleich lieb. Jojo, Lotte, Mama und Papa. Nur jetzt hat er niemanden mehr, den er am meisten lieb haben kann. Seit Oma nicht mehr da ist, hat Opa viel Zeit, sehr viel Zeit. Trotzdem macht er viel weniger als vorher. Meistens sitzt er da und liest Zeitung. Jojo glaubt, dass er sie immer zweimal liest. Einmal von vorne und einmal von hinten vielleicht. So lange braucht er dafür. Opa braucht länger zum Zeitungslesen, als Jojo für 5 Plusrechnungen und für 5 Minusrechnungen und für 3 Sätze über Eichhörnchen und für die Zeichnung im Religionsheft. Jojo ist ein bisschen eifersüchtig auf die Zeitung. Er findet, dass ihm die Zeitung seinen Opa wegnimmt. Am Ende ist es aber die Zeitung, die ihnen das größte Abenteuer beschert, das Opa und Jojo je erlebt haben. Es passiert an einem ganz normalen Nachmittag. Die Sonne scheint und am liebsten würde Jojo jetzt mit Opa einen Staudamm bauen oder Würstchen grillen. Aber Opa hat schon wieder die Zeitung vor dem Gesicht. Jojo sitzt daneben, klopft mit den Fingern auf den Tisch und langweilt sich. Ha! Ruft Opa plötzlich und knallt die Zeitung auf den Tisch. Jojo ist so erschrocken, dass er sich fast in die Hose macht. Gott sei Dank nur fast. Opa steht auf, nimmt seinen Hut und geht hinaus. Durch das Fenster sieht Jojo, wie Opa ins Auto steigt. Weg ist er. Jojo bleibt der Mund offen. Das ist das erste Mal, seit Oma gestorben ist, dass Opa ins Auto steigt. Dass er wegfährt. Dass er irgendetwas macht. Die letzten Wochen hat er nur in die Zeitung gestarrt. Jetzt ist es Jojo, der in die Zeitung starrt. Sie liegt noch auf dem Tisch, die Zeitung, so wie Opa sie liegen gelassen hat. Es ist der Anzeigenteil. Der Teil der Zeitung mit der Minischrift und den Telefonnummern und den kleinen Bildchen von den Autos und Häusern und Hunden. Will Opa sich einen Hund kaufen, damit er nicht mehr so einsam ist? Ist er deswegen weggefahren? Mama und Papa kommen von der Arbeit nach Hause. Jojo packt seine Sachen und geht hinauf in den ersten Stock, in ihre eigene Wohnung. Niemandem fällt auf, dass Opas Auto weg ist. Lotte kommt aus dem Judo-Training. »Lotte«, ruft Mama, »bevor du die Schuhe ausziehst, geh bitte und sag dem Opa, das Essen ist fertig.« »Der Opa ist nicht da«, sagt Jojo. Niemand hört ihn. Papa klappert mit dem Geschirr, Mama erzählt ihm etwas von der Arbeit und Lotte hört sowieso nie zu. Sie ist schon wieder zur Tür draußen, wie ein Wirbelsturm. Und wie ein Wirbelsturm kommt sie gleich darauf wieder hereingestürmt. Fast fliegt sie über den Teppich im Vorzimmer. So viel Schwung hat sie. »Der Opa ist weg«, schreit Lotte. Das hören jetzt alle. Mucksmäuschenstill ist es auf einmal. Papa und Mama schauen sich an. »Wie meinst du das weg?«, sagt Papa. »Weg, weg«, schnauft Lotte. »Er wird doch nicht«, stottert Mama. In dem Augenblick hören sie die Haustür zufallen. Kurz darauf kommt Opa herein. Er zieht die Schuhe aus, setzt sich an den Tisch, hebt den Deckel von der Pfanne und steckt die Nase in den Eiernockerldampf. Erleichtert setzt Jojo sich zu ihm. »Was ist? Essen wir jetzt oder nicht?« Er will so schnell wie möglich fertig sein mit dem Essen. Schließlich muss er schauen, welchen Hund Opa gekauft hat. Jojo hat schon seinen Schlafanzug an. Da saust er noch einmal zu Opa hinunter. Ganz vorsichtig macht Jojo die Tür auf, schlüpft schnell in die Wohnung und macht die Tür sofort wieder zu, damit der kleine Hund nicht ausbüchst. Jojo horcht. Man hört kein Jaulen und kein Fiepsen und kein Bellen. Nur das Rascheln von Papier. Vielleicht spielt der kleine Hund mit Opas Zeitung? Jojo lugt ins Wohnzimmer. Opa sitzt am Tisch. Auf der Nase hat er die Lesebrille. Seine Augen hinter der Lesebrille sind ganz schmal, so sehr konzentriert sich Opa. Er liest. Schon wieder. Nur, dass es dieses Mal nicht die Zeitung ist. Rund um Opa sind Schachteln und Schächtelchen und Dosen und Döschen und Tuben und Tübchen und Flaschen und Fläschchen aufgebaut. Eine ganze Schachtel Dosen, Tuben, Flaschenstadt ist das. »Opa, wo ist der Hund?« fragt Jojo gespannt. »Psst«, macht Opa, »nichts weiter.« Jojo kommt zum Tisch. Er schaut sich die Schachteldosen-Tupenflaschenstadt genau an. Ordentlich aufgereiht stehen hier eine Flasche Bartshampoo, eine Bartschere mit Spezialklinge, ein buschiger Rasierpinsel, eine Tube Glanz und Gloria Bartöl, eine Bartbürste mit extra festen Borsten, eine Dose Rasierschaum, ein Spezialpinsel, ein Döschen Royal Bartwachs, ein sehr scharfes Rasiermesser, eine Schachtel mit Schnurrbart Spezialpflege, eine Flasche Aftershave, ein elektrischer Power Turbo Bartschneider, ein Tiegel mit Bartseife, ein Kamm, eine Pinzette und ein Döschen Bart-Definitionsgel. Da geht Jojo ein Licht auf. Ein trauriges Licht. Es gibt gar keinen Hund. Weder einen großen noch einen kleinen. Weder einen aus dem Tierheim noch einen funkelnagelneuen. Diese ganzen Tuben und Dosen, den Rasierpinsel und die Bartschere hat Opa gekauft, sonst nichts. »Opa«, sagt Jojo, »was machst du denn da?« Man kann die Enttäuschung in seiner Stimme hören. Zumindest Jojo selbst hört sie. Opa brummt nur, »ich werde Bartweltmeister. Und jetzt schau, dass du in die Federn kommst.« Jojo verrät niemandem, dass Opa Bartweltmeister werden will. Er ist halb traurig, weil er jetzt keinen kleinen Hund hat, halb froh, weil sein Opa bald berühmt ist. Und Jojo ist der Einzige, der davon weiß. Naja, lange ist er nicht der Einzige. Am nächsten Tag ist nämlich Dienstag und da kommt Frau Jutta, die einmal in der Woche bei Opa sauber macht. Zuerst wischt Frau Jutta die Regale im Badezimmer ab. Sonst ist sie da immer schnell fertig, weil die Regale alle leer sind. Jetzt ist da aber plötzlich alles vollgeräumt mit Tuben und Dosen, Flaschen und Schachteln, einem Rasierpinsel und einer Bartschere. Dann putzt Frau Jutta den Spiegel über dem Waschbecken. Sonst ist sie da immer schnell fertig, weil Opa nicht spuckt beim Zähneputzen. Opa hat nämlich Zähne zum Rausnehmen. Die wirft er einfach in ein Glas mit Spülmittel. Jetzt klebt da aber plötzlich ein kleines Stück Zeitung aus dem Anzeigenteil, mitten auf dem Spiegel. Bart-Weltmeisterschaft steht da. Anmeldung ab sofort. Da zählt Frau Jutta eins und eins zusammen. 2 Stunden später erzählt sie es Mama. 5 Minuten darauf erfährt es Papa. Beim Abendessen hört es Lotte. Und am nächsten Tag weiß es die ganze Schule. »Hey«, ruft der lange Lorenz in der großen Pause quer über den Gang. »Der Opa vom Jojo will Bartmeister werden.« »Was?«, ruft Zitter mit den 2 Zöpfen zurück. »Bademeister?« »Bartmeister«, brüllt der lange Lorenz. Jojo hat einen roten Kopf. »Bart-Weltmeister«, murmelt er, aber so, dass es keiner hört. »Was?«, lacht Zitter. »Der Jojo-Opa ist doch glatt rasiert wie ein Babypopo.« Jetzt ist Jojo dunkelrot. Erstens, weil ihn alle anstarren, zweitens, weil Zitter seinen Opa auslacht und drittens, weil Zitter recht hat. Opa hat gar keinen Bart. Wie soll er da so schnell Weltmeister werden? Jojo zermartert sich das Hirn den ganzen Vormittag lang. Er weiß nicht, wie das klappen soll mit dem Bart. Jojo hat schon Kopfweh vor lauter Denken. Also reißt er eine Seite aus seinem Block und nimmt einen Stift in die Hand. Aufschreiben hilft, hat Oma immer gesagt. Schreib dir deine Probleme aus dem Kopf. Und genau das tut Jojo jetzt. Nach kurzem Nachdenken notiert er Problem Bart-Weltmeisterschaft mit 3 Frage- und 3 Ausrufezeichen. Opa ist ein Macher. Opa will was, gleich Opa macht das. Opa kann niemand stoppen. Opa mit Bart gleich Weltmeister und Opa ohne Bart gleich alle lachen. Opa braucht Hilfe, schnell und nochmal 3 Ausrufezeichen. Eigentlich ist die Sache sonnenklar. Jojo muss Opa helfen. Er braucht einen Plan. Nach der Schule hat es Jojo eilig. Gleich beim Klingeln läuft er los. Er ruft nicht Tschüss, er kickt keine Steine vor sich her, er bleibt nicht beim Spielplatz stehen. Jojo sieht nicht einmal nach den Eichhörnchen. Schnurstracks nach Hause läuft er. Daheim setzt sich Jojo vor den Computer. Seine Finger hämmern auf die Tasten. Papa hat ihm erklärt, wie man im Internet etwas sucht. Das ist ganz praktisch. Aber Lotte hat ihm erklärt, wie man im Internet etwas findet. Das kann Jojo jetzt wirklich gebrauchen. Jojo sucht und sucht und sucht und findet und findet und findet. Es dauert lange. Jojos Augen sind schon ganz müde. Dann nickt Jojo zufrieden. Der Drucker spuckt ein Blatt Papier aus. Jojo nimmt das Blatt und schon ist er bei Opa unten, flink wie ein Eichhörnchen. Opa steht vor dem Spiegel im Badezimmer. Rund um ihn liegen Zeitungsschnipsel verteilt. Man sieht den Teppich gar nicht, so viele Schnipsel liegen da. Erstaunt bleibt Jojo stehen. Es sind keine normalen Schnipsel, sondern ausgeschnittene Schablonen mit allen möglichen Schnurrbartformen. Macht Opa. Er lässt die Schultern hängen. Irgendwie sieht er traurig aus. Opa, sagt Jojo, ich helfe dir. Opa legt die Papierbärte weg. Er folgt Jojo ins Wohnzimmer. Ich habe einen Plan, sagt Jojo. Er legt seine Zettel auf den Tisch, Leuchtstifte in drei Farben und ein Lineal. Macht Opa. Zuerst brauchst du einen Bart. Dann brauchst du eine Bartfrisur. Und dann gewinnst du die Weltmeisterschaft. Jojo strahlt Opa an. Ganz einfach. Macht Opa wieder. Er sieht schon fröhlicher aus. Nachdenklich betrachtet er den von Jojo aufgestellten ultimativen Bartwuchs- und Pflegeplan. Woche 1. Montag bis Mittwoch Gesicht mit Kräuteröl einreiben. Donnerstag und Freitag Gesichtspflege mit Klettenwurzelöl. Samstag Bartstutzen, Sonntag Entspannung. Woche 2. Bart täglich waschen, Bart täglich kämmen, Bart alle 3 Tage stutzen. Wichtig: Bart nur trocken schneiden, Bartschere jeden Tag schärfen, nassen Bart niemals föhnen, nur mit einem weichen Tuch abtupfen. Am allerwichtigsten: gesunde Ernährung. Und denk dran, sagt Jojo, es gibt viele berühmte Bartträger: Asterix und Obelix, Charlie Chaplin, den heiligen Nikolaus, Robin Hood, Captain Jack Sparrow, Papa Schlumpf und. Jojo legt seine Hand auf Opas Arm. Du bist nicht allein, Opa. Jeden Tag nach der Schule kommt Jojo zu Opa und hilft ihm beim Ölen und Waschen und Kämmen und Stutzen. Opa braucht Jojo. Alleine ist es zu gefährlich. Die Bartschere ist mega hyper gigascharf. Da ist so eine Nasenspitze schneller weg, als man ausschreien kann. Nach wenigen Tagen sieht man es schon. Der Bart wächst. Er wächst sogar schnell, nicht super duper wuper schnell. Man kann ihm nicht zusehen beim Wachsen. Jojo hat es probiert, das mit dem Zusehen. Aber so viel Langeweile hält kein Mensch aus. Trotzdem, jeden Tag, wenn Opa in der Früh in den Spiegel schaut, ist der Bart wieder ein bisschen länger. Im ganzen Gesicht sprießen die borstigen Härchen dunkelgrau, mit ein bisschen Weiß dazwischen. Jede freie Minute verbringt Opa im Badezimmer. Er hat sich einen großen Spiegel gekauft mit Vergrößerungsglas. So kann er jedes Haar einzeln sehen. Sogar der große Fernsehsessel aus dem Wohnzimmer steht jetzt im Bad. Da hat es Opa schön gemütlich bei der Bartpflege. Opa glänzt im Gesicht. Das kommt vom Klettenwurzelöl. Seine Augen glänzen auch. Das kommt von der Freude. Jojo kann Opas Freude spüren. Opa geht es viel besser mit Bart. Das sieht man sofort, findet Jojo. Nur Mama sieht das nicht. Sie macht sich Sorgen um Opa. Das hört Jojo durch die Schlafzimmertür, spät am Abend, als er noch einmal auf die Toilette muss. Das ist doch nicht normal, sagt Mama gerade zu Papa. Jede freie Minute hockt er im Badezimmer. Sein Geld gibt er für Scheren und Spiegel aus. Sogar sein Fernsehsessel steht schon im Bad. Hoffentlich vergeht ihm dieser Tick bald wieder, murmelt Papa. Jojo hört das Rascheln der Bettwäsche, das Knarren der Matratze und dann wieder Mamas Stimme. Ich werde ihm das ausreden. Niemand darf Opa etwas ausreden, findet Jojo. Mama färbt sich ständig die Haare. Redet ihr das jemand aus? Papa kauft sich ständig neue Laufschuhe. Redet ihm das jemand aus? Eben. Und das mit dem Bart ist viel wichtiger. Opa wird gewinnen. Bald sind Ferien. Dann kann Jojo besser auf seinen Opa aufpassen. Die Ferien tun Jojo richtig gut und Opa auch. Am besten tun die Ferien aber dem Bart. Auf Opas zu erledigen Liste für die Reise zur Schnurrbart-WM steht Schnurrbart-Wettkampf-Styling suchen und testen, Bühnenoutfit kaufen, Pflegeprodukte besorgen, um Anmeldung, Zugtickets und Übernachtung kümmern. Die beiden fahren ins große Einkaufszentrum. Opa probiert ein Hemd nach dem anderen an, jedes mit einem sehr ausgefallenen Muster. Jojo und Opa amüsieren sich prächtig, aber keins passt so richtig. Zwei große Eisbecher später haben sie das Buch »Bartkult in aller Welt« durchgesehen und sich Anregungen für ein wirklich aufsehenerregendes Bartstyling geholt. Opa und Jojo wissen jetzt genau, wie Opas Schnurrbart aussehen soll. Ein richtiges Kunstwerk werden sie schaffen. Es fehlt nur noch der Feinschliff. Und jetzt wissen sie auch, was Opa bei der Bart-Weltmeisterschaft anziehen wird. Mit den neuesten Pflegeprodukten in der Tasche lassen sich die beiden zufrieden in zwei freie Liegestühle fallen, teilen sich eine Limo und beobachten glücklich das bunte Treiben um sie herum. Schade, dass die Ferien nur so kurz sind. So einen Spaß hatten Jojo und Opa schon lange nicht mehr. Der erste Schultag nach den Ferien ist immer komisch. Die Schule riecht ganz anders. Alle sind aufgekratzt und reden wild durcheinander. Jojo mag dieses Anfangsgefühl und das Kribbeln im Bauch. Er vermisst aber auch das Feriengefühl mit den Herzsprüngen. Das Beste am ersten Schultag nach den Ferien ist, dass er so schnell wieder vorbei ist. Als Jojo aus dem Schulhaus kommt, steht Opa da, genau neben dem Fahrrad vom langen Lorenz. Opa, ruft Jojo überrascht. Das ist dein Opa? Staunt der lange Lorenz. Ich dachte, der will Bartmeister werden. Opa sieht aus wie ein ganz normaler Opa und Opas Bart sieht aus wie ein ganz normaler Schnurrbart. Logisch. Opa muss sich schützen vor Neidern, Neugiernasen und Nachmachern. Aber was versteht der lange Lorenz schon davon? Jojo läuft zu Opa und umarmt ihn. Haben wir was vor? Fragt er neugierig. Brummt Opa. Und dann geht er los und Jojo geht einfach mit ihm mit. Opa pfeift ein Lied und dann noch eines. Jojo hüpft im Takt, vom Gehsteig runter und wieder rauf, vom linken auf den rechten Fuß vor und zurück, einmal hoch und einmal weit und schon sind sie am Bahnhof. Opa geht zum Schalter und kauft Fahrkarten. Jede Fahrkarte steckt in einem Umschlag. Einen Umschlag steckt Opa in seine Hemdtasche. Den zweiten Umschlag gibt er Jojo. Jetzt ist Jojo gespannt. Vielleicht fahren sie in die Stadt, jemanden besuchen. Vielleicht will Opa auch nur einfach so Zug fahren, damit er aus dem Fenster schauen kann und sieht, wie die Herbstfarben vorbeiflitzen. Jojo öffnet seinen Umschlag. Er liest: Hinfahrt, 31. Oktober, Rückfahrt, 2. November. Das kann nur eins bedeuten. Ich darf mit? Jojo hüpft schon wieder, aber nicht im Takt, sondern wie ein wild gewordenes Känguru. So außer sich ist er vor Freude. Jojo fährt mit Opa zur Bart-Weltmeisterschaft. Juhu, Jojo und Opa bei der Bartweltmeisterschaft. Jojo weiß gar nicht, wohin mit seiner Freude. Opa weiß es auch nicht. Sie sind ganz aufgekratzt. Jetzt können sie unmöglich nach Hause gehen. Also gehen sie auf den Spielplatz. Auf der großen Reifenschaukel schwingen sie gemeinsam fast bis in den Himmel. Und nachdem Jojo ein paar Mal die Riesenrutsche runtergesaust ist, gehen sie Eis essen. Mit verbundenen Augen spielen sie »Schmeckt den Unterschied«. Jojo bekommt Aprikose und Mango. Opa kriegt Kaffee und Tiramisu. Zum Schluss machen sie noch ein Foto im Passbildautomaten zur Erinnerung. Stolz halten beide ihre Zugtickets in die Kamera und grinsen breit. Als sie endlich nach Hause kommen, steht das Abendessen schon auf dem Tisch und alle warten. Lotte schaut böse. »Ich hab den Tisch gedeckt«, zischt sie, »obwohl du dran bist.« Jojo lächelt und gibt ihr einen Kuss. »Danke«, sagt er. »Ich räume dann den Geschirrspüler ein.« Lotte bleibt der Mund offen. »Das ist praktisch, da kann gleich die Suppe rein.« Jojo schlürft los. Sein Magen kann etwas Warmes jetzt gut gebrauchen, nach all dem Eis. Opa schaufelt die Suppe unter dem Schnurrbart durch. Er muss sich ein bisschen vorbeugen. Und noch ein bisschen, da fällt ihm der Umschlag aus der Hemdtasche. Mama legt den Löffel weg und nimmt die Fahrkarte heraus. »Ist das, was ich denke, dass es ist?«, fragt sie. Jojo kichert. »Woher sollen Sie denn bitte wissen, was Mama denkt?« Mama und Papa sehen sich an. »Ist das für dieses Bartdings?«, fragt Papa. »Hm«, macht Opa. »Ich hab auch eine Fahrkarte«, ruft Jojo. Er winkt wild mit dem Umschlag. Da rufen plötzlich alle durcheinander. »Was?«, ruft Papa. »Du auch?« »Was?«, ruft Lotte. »Das ist ungerecht.« »Was?«, ruft Mama. »Auf keinen Fall.« Alle sind dagegen, dass Jojo mitfährt. Sie waren schon gegen den Bart. Gegen die Weltmeisterschaft waren sie sowieso. Und gegen Jojos Ticket sind sie erst recht. Sie verstehen das einfach nicht. Mama schaut Opa ganz böse an. »Wie stellst du dir das denn vor?« »Jojo und du, ganz alleine, mit dem Zug.« »Ich brauche einen Assistenten«, sagt Opa. »Der Junge kommt mit.« »Aber«, fängt Mama wieder an, »da haut Opa mit der Hand auf den Tisch.« »Jeder braucht einen Assistenten«, sagt er. »Das ist meine Meinung.« Dann ist es still. Mama und Papa und Lotte schauen nur. Sie sind es nicht gewohnt, dass Opa auf den Tisch haut und spricht und eine Meinung hat. »Aber was ist mit dem Grab?«, piepst Lotte. »Am 1. November gehen wir doch zu Omas Grab und zünden eine Kerze an.« Opa schaut auf seinen Schnurrbart. Er muss ein bisschen schielen, damit das klappt. Plötzlich sagt Opa sehr viel auf einmal. »Ich werde viel Spaß haben bei der Bartweltmeisterschaft und ich nehme ihr Bild mit. Da hat sie mehr davon.« Dann steht er auf und geht. Die Zeit vergeht rasend schnell. Opa und Jojo verbessern den Bart. Jeden Tag wird er noch genialer und besonderer. Der Bart ist schon fast perfekt. Da müssen sie die Koffer packen. Jetzt wird es ernst. Jojo flattern die Nerven. Er ist noch nie so weit mit dem Zug gefahren. Zweimal müssen sie umsteigen. Und jedes Mal ist der Bahnhof noch größer und noch lauter. Endlich sitzen sie im letzten Zug. Jojo ist verschwitzt und hungrig. Sie gehen in den Speisewagen. Dort essen sie Suppe, Pommes und Waffeln mit viel Puderzucker. Der Zucker vermischt sich mit dem Bartöl und dem Haarspray. Opa sieht aus wie ein bärtiger Schneemann. Er zieht seine Spezialbürste aus der Tasche. Plötzlich steht eine alte Dame mit lila Locken und einem schiefen Hut vor ihnen. Sie schaut Opa an. »Verehrter Herr«, zwitschert sie, »eine kleine Frage, wenn Sie erlauben. Wenn man einen Bart hat, wie ist das dann mit dem Küssen?« »Hm«, macht Opa. Dann legt er ein paar Münzen auf den Tisch und geht. Opa und Jojo fahren mit dem Taxi zum Hotel. Opa ist so aufgeregt, dass er noch stiller ist als sonst. Jojo muss sagen, wie sie heißen und dass sie ein Zimmer reserviert haben und dass sein Opa Bartweltmeister wird. In Opas Tasche steckt das Bild mit Omas liebem Lächeln. Immer wieder zieht er es heraus. Beim Einschlafen hält er das Bild in der Hand. Als Jojo aufwacht, sitzt Opa schon im Stuhl am Fenster. Macht er. Es klingt ein bisschen verzweifelt. Sein Bart steht in alle Richtungen. Jetzt ist der Assistent gefragt. Schnell den Notfallkoffer. Schnurrbart, erste Hilfe. Erstens Bart eincremen. Zweitens Styling mit einer Zahnbürste. Drittens Schnurrbartenden leicht anfeuchten. Viertens Schnurrbartenden in Form zwirbeln. Fünftens den letzten Feinschliff modellieren. Sechstens mit Haarspray fixieren. Siebtens den Rest des Gesichts einschäumen und glatt rasieren. Fertig. Opas Gesicht ist rasiert und zwischen seiner Oberlippe und Nasenlöchern prangt eine perfekte schwarze Katze mit Schnurrhaaren, einem langen Schwanz und vier Beinen. Opas Weltmeisterschaftsschnurrbart. Es kann also losgehen. Der Wettbewerb findet in einem Theater statt, mit einer richtigen Bühne mit Vorhängen und einer Garderobe mit Garderobendame. Opa gibt seinen Mantel ab. Die Dame muss lächeln, als sie Opas Katzenpulli sieht. Jojo behält seinen Kapuzenpulli einfach in der Hand. Seine Finger nesteln die ganze Zeit am Reißverschluss herum. Ein paar Schritte noch, nur noch ein paar Schritte, dann sind sie bei der Bartweltmeisterschaft und jetzt braucht Opa so lange an der Garderobe. Jojo schielt durch die Tür. So viele Männer mit den fantastischsten Bärten stehen in einem großen Saal. Einige haben Taschenspiegel in der Hand und überprüfen ein letztes Mal ihre Haarpracht. Andere bekommen den Bart von ihren Assistenten noch einmal gekämmt und in Form gebracht. So viele prächtige Bärte. Jojo hat immer geglaubt, Bart ist Bart. Jetzt sieht er, wie verschieden Bärte aussehen können. Einer schöner als der andere. Opa legt seine warme Hand auf Jojos Kopf. »Hm?« fragt er. »Opa«, sagt Jojo mit kratziger Stimme, »ich glaub, mir ist das Herz in die Hose gerutscht.« »Hm«, sagt Opa, »dann mach besser den Hosenstall zu.« Opa war schon viermal auf der Toilette, obwohl er gar nichts getrunken hat. Jojo kontrolliert zum 78. Mal Opas Bartspitzen. Da quietscht es in den Lautsprechern. »Willkommen zur Bartweltmeisterschaft«, brüllt der Moderator ins Mikrofon. »Meine Damen und Herren, ich frage Sie, warum nur gut aussehen, wenn man fantastisch aussehen kann?« Alle Leute klatschen. »Wir feiern heute das Nonplusultra aus Gottes schöner Schöpfung, das männliche Barthaar.« »Jawohl«, ruft eine dicke Frau mit dünnen Locken. Sie hält sich eine Bartmaske vors Gesicht. Der Moderator räuspert sich. »Meine Damen und Herren, sehen Sie sich um. Ist das nicht eine Pracht hier? Bis zu 15.000 Barthaare trägt ein Mann im Gesicht. 15.000, meine Damen und Herren!« Ein Raunen geht durch die Menge. Der Moderator lächelt. »Wissen Sie, wie viel Zeit manche Männer mit Rasieren verbringen? 3.350 Stunden Lebenszeit, meine Damen und Herren!« 3.350 Stunden komplett verschwendete Zeit. Es lebe der Bart! Das Publikum klatscht wie wild. Die Leute jubeln und tanzen. Jojo spürt, wie sich die feinen Härchen auf seinen Armen aufstellen. Die Härchen sind Jojos Antennen für spannende Momente. Gleich geht's los, gleich geht's los, gleich geht's los. Los! Brüllt der Moderator. Alles auf die Plätze! So oft hat Jojo sich vorgestellt, wie das wird bei der Bartweltmeisterschaft. So oft. Und jetzt ist alles ganz anders. Viel ruhiger, viel gewöhnlicher. Vorne auf der Bühne stehen Stühle. Dorthin setzen sich die Teilnehmer. Kein einziger Stuhl bleibt übrig. Und es ist auch keiner zu viel. Im Saal sitzen und stehen die Zuschauer. Wieder klatschen alle. Jetzt kommen nämlich die Preisrichter. 7 Preisrichter sind es. Und nur einer hat einen Bart. Da wird es auch schon ernst. Die Teilnehmer müssen sich präsentieren. Einer nach dem anderen. Schön der Reihe nach. Sie lächeln der Jury zu, drehen das Gesicht nach links und nach rechts, beugen sich vor und zurück. Sie zeigen mächtige Schnauzer, gefärbte Ziegenbärte, stilvoll gezwirbelte Schnurrbärte, spitze Kinnbärtchen, imposante Backenbärte, kunstvoll geschorene Koteletten, rauschende Vollbärte, geflochtene Kinnbärte, kurz alle Bartfrisuren und Bartformen, die man sich nur denken kann, sind vertreten. Wieder melden sich Jojos Antennenhärchen. Opa ist schon der Nächste. Jojo hält die Luft an. Oje, als die Preisrichter Opas Bart sehen, lachen sie. Sie sollen ihn doch nicht auslachen, die sollen nicken und klatschen und Punkte geben. Jojo wird ganz traurig. Die ganze Reise war umsonst. Der arme Opa. Aber Opa ist ein Profi. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Opa macht eine elegante Verbeugung und lupft seinen Hut. Zum Vorschein kommen mitten auf Opas Glatze 2 mit Gummibändern fixierte Katzenohren. Jojo hält die Luft an. Doch da passiert es. Genau in dem Moment, als Opas Hut wieder auf Opas Kopf landet. 10 Punkte von allen 7 Preisrichtern. Jojo wird ganz schwindelig vor Glück. Ungeduldig wartet er, bis endlich alle Bärte durch sind. Das dauert ewig. Dann wird der Sieger verkündet. Das geht rasend schnell. Fast versäumt Jojo, ein Foto zu schießen. Zum Glück klappt es doch noch. Stolz steht Opa ganz oben auf dem Siegertreppchen und guckt ungläubig auf den Pokal in seinen Armen. Opa ist Bartweltmeister, Schnurrbartweltmeister in der Kategorie Oberlippenbart Freestyle. Die Menge tobt. Man könnte fast taub werden vom Applaus. Jojo hält es nicht mehr aus auf seinem Platz. Er springt auf und läuft nach vorne, mitten auf die Bühne. Opa breitet die Arme aus und Jojo lässt sich hineinfallen. Opa, brüllt Jojo, du hast es geschafft! Unter Opas Weltmeister-Schnurrbart sitzt nun ein schiefes Lächeln. Brummt er. Er legt die Hand auf die Tasche mit Omas Foto. Eine kleine Träne läuft über seine Wange. Im Schnurrbart bleibt sie hängen. Einen Tag später sind sie schon wieder zu Hause. Die Reise kommt Jojo so unwirklich vor. Aber sie haben ja die Fotos als Beweis und der Pokal glänzt in Opas Bücherregal. Jetzt freuen sich auch Mama und Papa für Opa. Und sogar Lotte findet, dass das eigentlich eine ganz gute Idee war mit dem Bart und mit der Weltmeisterschaft. »Ich bin stolz auf dich«, sagt Papa und legt den Arm um Opas Schulter. »Mama wäre auch stolz auf dich«, sagt Mama und wischt sich gerührt über die Augen. »Ich will ein Foto, Opa«, sagt Lotte. »Wir beide und der Bart. Wenn ich alt bin und Geld brauche, kann ich es teuer verkaufen.« Opa nickt nur und lächelt ein bisschen. Dann lässt er sich in seinen Lehnstuhl fallen und schläft 2 Tage und 2 Nächte durch, ohne auch nur einmal aufs Klo zu gehen. Jojo ist auch ganz erschöpft vom Reisen, von der Aufregung, vom Feiern. Gut, dass jetzt alles gut ist, seufzt er. Und gut, dass es vorbei ist. Aber da hat Jojo sich getäuscht. Ganz gewaltig. Opa schläft noch. Da klingelt es. Jojo macht die Tür auf. Da stehen 2 feine Herren im Trachtenanzug. Sie haben einen Blumenstrauß dabei und einen Korb mit Wein und Schokolade. »Wir sind von der Stadtgemeinde«, sagt einer der Herren. »Wir möchten unserem Weltmeister gratulieren«, sagt der Zweite. Da läutet das Telefon. Ein Moment bitte, sagt Jojo. Er saust los und hebt ab, damit das Läuten Opa nicht aufweckt. Grüß Gott, sagt eine Stimme am Telefon. Tiger am Apparat. Vom Weltverband der Katzenliebhaber kann ich den Bartweltmeister persönlich sprechen. Als Opa aufwacht, trifft ihn fast der Schlag. Zeitungsreporter, Fernsehteams und Fotografen belagern das Haus. Pausenlos klingelt das Telefon. Ständig will jemand etwas. Interviews, Fernsehauftritte. Einen Auftritt beim Stadtfest. Termine, Termine, Termine. Opa muss sich einen Kalender kaufen. Für den 5. November hat er notiert, 9 bis 17 Uhr Werbefilmdreh für Jägervereinigung für Bio-Wildschweinborsten-Bartbürsten. 18 bis 19 Uhr Bart-Workshop How to Pimp Your Beard im Haarstudio Exakt. 20 Uhr Fotoshooting mit Herrn Tiger, Vorsitzender des Weltverbands der Katzenliebhaber. 23 Uhr Vernissage, Bart, Kult oder Kunst? Und am 6. November geht's für Opa so weiter. 6.15 Uhr Radiointerview im Funkhaus Markusstraße mit Martina Walch. 10 Uhr Skype- und Online-Konferenz mit Fans. 13 Uhr Modenschau im Club 73, anschließend Mittagessen mit Herrn Stadtrat in der Goldenen Gans. 18 Uhr Gastvortrag mit Motivationsseminar vom Witwer zum Weltmeister. Der Stadtfriseur hat die Unterschriftenaktion Rettet den Bart ins Leben gerufen. Jeder Unterzeichner erhält 20% Rabatt auf das Lieblingsbartgel des Schnurrbart-Weltmeisters. 20 Flaschen muss Opa für diese Aktion signieren. Am schlimmsten ist der Termin im großen Einkaufszentrum. Sie haben einen Sessel hingestellt, auf dem Platz zwischen den Geschäften. Und dort muss Opa jetzt sitzen und sich anstarren lassen. Jojo kriegt schon gar keine Luft mehr. So sehr drängen sich alle Leute rund um Opa. Jeder will ein Foto oder ein Autogramm. Ich will ein Barthaar von dir, schreit eine alte Frau mit einer Pinzette in der Hand. Die Reporter sind auch wieder da und machen noch mehr Fotos und schreiben alles auf. Sie schreien wild durcheinander. Lächeln bitte. Einmal hierher schauen. Sehr gut, danke. Ein Foto für die Titelseite. Hätten Sie kurz Zeit für ein Interview? Es ist unglaublich laut. Und die Kameras blitzen ihnen direkt in die Augen. Jojo würde sich am liebsten Ohren und Augen gleichzeitig zuhalten. Leider hat er zu wenig Hände. Wir verschwinden, brummt Opa. Da baut sich ein Reporter direkt vor Opa auf. Warum eine Katze? Brüllt er über den Lärm hinweg. Opa bleibt stehen. Er sieht den Reporter erstaunt an. Dann kommen plötzlich sehr, sehr viele Worte unter Opas Bart hervor. Junger Mann! Es heißt doch Schnurrbart. Der Reporter macht große Augen. Hä? Sagt er nur. Aber junger Mann, sagt Opa noch einmal, was Schnurrbart heißt, muss doch auch schnurren können. Als Opa und Jojo sich einen Weg durch die Menge bahnen, kommt der Manager des Einkaufszentrums so schnell angelaufen, dass die Krawatte hinter ihm herweht. Aber wo wollen Sie denn hin? Keucht er. Schnurstracks nach Hause, sagt Opa. In seinen Augen blitzt es. Aber die Veranstaltung dauert noch bis 16 Uhr, ruft der Manager. Opa zuckt mit den Schultern. Das ist mir ehrlich gesagt schnurzpiep egal. Opa musste sich schon sein ganzes Leben lang um jemanden kümmern. Früher um Mama und um Mamas Schwester, Tante Lydia. Das war sehr anstrengend, weil Mama und Tante Lydia so viel stritten. Später musste Opa sich um Lotte und Jojo kümmern, bis sie alt genug waren, um ihre Grillwürstchen einzuschneiden, ohne sich zu verletzen. Als Oma krank wurde, musste Opa sich um Oma kümmern. Jetzt kümmert Opa sich um seinen Bart. Der Bart streitet mit niemandem und er kann sich nicht wehtun und krank werden kann er auch nicht. Trotzdem, das mit dem Bart ist viel anstrengender als alles andere. Für jeden Termin muss er tipptopp in Schuss sein. Alle wollen Opas Bart in Bestform. Opa hat Ringe unter den Augen und seine Mundwinkel hängen nach unten und die Schultern hängen nach vorne. Jojo sieht es genau. Opa kann nicht mehr. Die Wochen fliegen dahin und plötzlich ist Advent. Die Zeit im Jahr, wo alles ein bisschen langsamer sein darf, in der man Geschenke bastelt, auf den Schnee wartet, die Strohsterne vom Dachboden holt und sich in aller Ruhe auf Weihnachten freut. Jojo liebt den Advent. Er liebt das Basteln und Backen und seinen Adventskalender, und den ganzen Advent lang spürt er eine stille Freude in sich. Dieses Jahr tut sich Jojo aber ein bisschen schwer mit dem Freund. Er macht sich Sorgen um Opa. Opa ist völlig erschöpft, er ist ständig müde. So müde, dass er nicht mehr einschlafen kann am Abend. Das hat Jojo nicht gewusst, dass man zu müde zum Schlafen sein kann. Jetzt weiß er es. Leider. Fast wünscht er sich, dass Opa den Bart abrasieren würde. Aber das geht natürlich nicht. Opa hat so lange gearbeitet an seinem Bartprojekt. Das Schnurrkätzchen begleitet ihn nun schon seit vielen, vielen Wochen. Den Bart jetzt abzuschneiden, das wäre, als würde er das kleine Kätzchen im Wald aussetzen. Das bringt Opa einfach nicht übers Herz. So sitzen sie jetzt also alle um den Adventskranz. Mama, Papa, Lotte, Jojo und ein hundemüder Opa. Alles ist wie jedes Jahr. Das Halbdunkel im Raum, der Kerzenschein, der Tannenduft, die schönen Lieder. Nur Oma fehlt. Das merken sie alle. Mama hat Omas Foto auf den Tisch gestellt. Opas Augen hängen an ihrem lieben Gesicht. Vielleicht denkt er an ihr warmes Lächeln, an ihre weichen Hände, an alles, was sie miteinander erlebt haben. Er sieht aus, als wäre er ganz weit weg, als würde er gar nicht hier bei ihnen sitzen. Mama stimmt die Gitarre und sie fangen an zu singen. Leise rieselt der Schnee. Da fallen Opa die Augen zu. Still und starr ruht der See. Opa kippt nach vorne. Dann geht alles sehr schnell. Opas Kopf knallt auf die Tischplatte. Die Tischplatte ist nicht groß. In der Mitte steht der Adventskranz. Am Adventskranz brennt die erste Kerze. Jojo ist sich sicher, dass der Katzenschnurrbartschwanz bis knapp zur Flamme reicht und nicht bis zur Flamme. Vielleicht hat sich Jojo getäuscht. Vielleicht ist es auch das Haarspray, das die Flamme anlockt, oder der Luftzug aus Jojos Blockflöte, als er den letzten Ton spielt, so oder so. Es verändert alles. Denn plötzlich saust eine Stichflamme über den Tisch und es raucht aus Opas Bart. Jojo bläst die Kerze aus, Papa rüttelt Opa an den Schultern, Mama nimmt ein Geschirrtuch und schlägt damit auf Opas Bart, immer und immer wieder. Lotte quietscht und quietscht und quietscht. Das bringt niemandem etwas, aber so sind Mädchen nun einmal. Lotte quietscht, Mama schlägt, Papa rüttelt, Jojo pustet. Alles ist laut und voller Bewegung. Was macht Opa? Opa macht langsam die Augen auf. Er hebt den Kopf. Ein seltsamer Geruch hängt in der Luft, wie verbrannter Linseneintopf, wie dunkelschwarz getoasteter Toast, wie ein Topflappen auf der heißen Herdplatte. Verwirrt sieht Opa sich um. »Nein!« quietscht Lotte. Mama schlägt sich die Hand vor den Mund. »Hm?« macht Opa unsicher. Er tastet sein Gesicht ab. Jojo hält die Luft an. Erschrocken starrt er Opa an. Opa steht auf und geht zum Schrank mit Omas schönem Geschirr. Die Tassen mit dem Goldrand stehen da, die Teller mit den kleinen blauen Blümchen und mittendrin Opas Gesicht, das sich in den Glastüren spiegelt. »Dem Himmel sei Dank«, sagt Opa. »Von dem ganzen Haarspray wird man ja richtig benebelt im Hirn.« Dann nimmt er seinen Hut, setzt sich die Stirnlampe auf, geht in den Wald und sucht Feuerholz. Denn Lagerfeuer und Würstchen grillen kann man immer, auch im Winter. Da erst recht. Ein Schnurrbart erobert die Welt, von Sarah Michaela Orlowski. Gelesen von Helga Heinold. Ton und Technik Mike Weißzack. Bearbeitung und Regie Stefanie Hatz. Eine Produktion von HR2 Kultur 2016.